Gerechtigkeit auf einem Bein auf der Spitze stehen des Markusturms, als in dieses Leben jungen Hosen stecken. Mein Sohn, ich singe dich. Sie kommt, da ist auch schon der Hammelführer. Thank you. dass die Form bleibe gewahrt. Und dann Hochzeit. Lasse dich der Weiche. Das erste Rätsel.